Die Partei- und Staatsdelegation der DVRK unter Leitung von Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des Südka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretendem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, die an den Trauerfeierlichkeiten zum Tod des höchsten Führers der kubanischen Revolution Fidel Castro Ruz teilgenommen hatte, kehrte am 9. Dezember mit einer Maschine zurück.